sich schick, denn das Auge ist mit Date um Mitternacht. Wir spielen Schnitzeljagd, ich fütter dich mit Trichter, zeig mir die Hände durch die Gitterstäbe. Du hast fette Finger, das perfekte Dinner. Baby, mach mich dick, panierisch. Das ist heiß, das ist fett, tierisch. Das ist MTV Made in Stars. Euer Leben ist schon alles ausgeraut, mach und bumm. Mit Barbiermesser waschen, schneiden, einlegen, Badewanne, Kreissäge, Marinade, Fleischtheke. Ich fesse euren Nachwuchs, euren Mund, trinkt mein. Oh, Baby, dein Hinterteil könnte morgen schon ein Chicken sein. Candlelight Dinner und ich knabber an deinem Ohr. Letztens bald auf einer Insel. Stell dir das mal vor, Mädchen, du und ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Zieh dein Kleid schon mal aus, ich möchte deine Haut schmecken. Ich hab schon so viel probiert, aber dich noch nicht. Komm mal lecker bei mich, ich denk schon mal den Tisch. Ich habe Hunger, Hunger auf dich. Ich hab schon so viel probiert, aber dich noch nicht. Komm mal lecker bei mich, ich denk schon mal den Tisch. Ich habe Hunger, Hunger auf dich. Ich besteh nur noch aus Muskeln und Zähnen. Sexy und wild, weiße Durchschutz, ich höre Westen und Plexiglas-Schild. Hunger und kein Geld von der Hundertschaft umstellt. Und ich denk bei mir selbst, was für eine wunderbare Welt. Deine Mutter wird gemästet, bis ihr ein Rüssel wächst. Das ganze Dorf ist eingeladen, als wär's Schützenfest. Du bist nicht meine Frau, du bist meine Nahrungsquelle. Wirf mir Drillinge, ich brauche Vorrat für die Hungerwelle. Komm, Fetisch, ich werd geil, wenn du den Tropenhemd trägst. Dreh dich um, du bist so saftig, rosa. Du bist so Medium, doch schnell dich gut durch Blutwurst, Fantasie, fabelhafte Welt der Anämie. Ich schlag das Telefon, brauchen und komm gleich ab und gehen. Wir essen, holen den Laufschuh, frisches Fleisch wie Gutante. Ich probier alles und jeden, eine bis Hunde fängt jeder hier meiner Gegend. Ich hab schon so viel probiert, aber dich noch nicht. Komm mal lecker bei mich, ich denk schon mal den Tisch. Ich habe Hunger, Hunger auf dich. Ich hab schon so viel probiert, aber dich noch nicht. Komm mal lecker bei mich, ich denk schon mal den Tisch. Ich habe Hunger, Hunger auf dich.